Hallo, wir sind Heizung auf 2,5, der muckelige warme Podcast mit Ferdinand Niemann und Andreas Unteregge. Und zusammen wurden wir gefragt, ob wir für Eisenbad und Meisendraht einen Beitrag zum Thema Ostern machen möchten. Und da sagen wir natürlich nicht nein. Was halten wir von Ostern, Andi? Ja, es ist jetzt nicht mein Lieblingsfest persönlich. Also hätte ich einige Verbesserungsvorschläge. Aber es geht auch deutlich schlimmer. So sehe ich das nämlich auch. Wie immer sind wir einer Meinung. Und deswegen haben wir überlegt, als Beitrag für Eisenbad und Meisendraht möchten wir einfach nicht Ostern an sich vorstellen, weil jeder kennt Ostern, jeder weiß, warum Ostern gefeiert wird, weil, keine Ahnung, Jesus gestorben ist oder so. Und deswegen wollen wir... verstecken. Genau, richtig lustig, Osterhase, dabei legen Hasen doch gar keine Eier. Wir haben uns überlegt, stellen wir doch einfach die Top 5 der noch beschisseneren Feste als Ostern vor. Und dann haben wir ein bisschen gebrainstormt und haben eine kleine Liste erstellt, die wir euch jetzt vorstellen möchten. Richtig, auf Platz 5 die heiligen drei Könige. Gefeiert am, ich glaube, 6. Januar. 6. Januar müsste das sein. Genau. Ja. Ich meine, das Ding ist, wenn du ein Feiertag bist, dann kannst du dir im Grunde kein schlechteres Datum auswählen als den 6. Januar, wenn du ganz ehrlich das sein möchtest. Das ist immer noch verkatert. Erstmal das und vor allem, es gibt so viele geile Feste davor. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Nikolaus dazu zählen können, aber zumindest hast du dann Weihnachten, du hast Silvester, du hast Neujahr, da wird gefeiert, da wird Spaß gehabt und dann kommt sowas wie Heilige Drei Könige, so total. Da wird einfach, da kommt jemand vorbei und malt dir mit Kreide die Tür voll. Richtig also lustig, für mich ja. Ist das, für mich ist das Sachbeschädigung. Ja, ist auch so. Würde ich auch direkt, wenn ich das sehe, die Bullen rufen. Alter, das machen ja. Die einmal und dann ist aber auch Schluss bei mir, ne? Sorry. Richtig. Und was soll das mit Weihrauch, Gold und Myrrhe? Also würden die heutzutage vorbeikommen, dann wäre das wahrscheinlich mit einem Vaporizer, Bitcoins und eine Globuli-Packung oder was. Ja, super. Also Heilige Drei Könige, nichts für uns. Da sind wir raus. Können wir definitiv drauf verzichten. Ebenso drauf verzichten können wir auf unseren Platz 4 der beschissensten Feste Deutschlands. Und das ist nämlich das typisch deutsche Traditionsfest Halloween. Genau, denn wo außer in Deutschland kommt man auf die bescheuerte Idee, sich gruselig zu verkleiden, um an Süßigkeiten zu kommen? Klassisch deutsch, für mich einfach für die Tonne. Ja, bei mir auch. Ja, Halloween ist so ein bisschen wie The Purge in Light und wie die Heiligen Drei Könige in Extrem. Also statt Tür anmalen, werden halt Eier geschmissen, aber du darfst halt auch niemanden umbringen. Also das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Da sagst du mal wieder was Wahres, Andreas. Was ist unsere Nummer 3? Unsere Nummer 3 ist der Tag der deutschen Einheit. Und dazu wurde ja auch eigentlich schon alles gesagt. Auf Platz 2 ist bei uns das Erntedankfest. Oder wie es im Englischen heißt... Thanksgiving. Können wir definitiv darauf verzichten. Es ist vor allem auch echt so ein Fest für Bauern, weißt du? Ja, Erntedankfest, das wird nur von so Deutz-Fahropers oder Fendt-Fahrern gefeiert, die dann mit ihrem Trecker über den ja. Acker fahren und sich freuen, dass die Kürbisse groß geworden sind, die sich ja spitze gemacht haben. Wenn sie dann mal über den Acker fahren, ja, die meisten Bauern heutzutage, die fahren doch sowieso nur von ihrer Pampa aus nach Berlin, um da dann angeblich zu protestieren oder was, aber in Wirklichkeit einfach nur Diesel verschleudern. Und dafür soll man noch dankbar sein. Ja, wirklich, nee, ey, Erntedankfest also, streichen wir. Ist bei mir unten durch. Ebenso unten aber durch ist bei uns, ja, und okay. Die unangefochtene Nummer 1. Der schrecklichsten Feste Deutschlands. Was ist es, Ferdinand? Frohen Leichnam. Oder wie man im Englischen sagt, Happy Corpse. Und das war's auch schon wieder mit unserer Top 5 die schlechtesten Feste nach Ostern. Deutschlands. Ja. Nach Ostern. Wir hoffen, es hat euch gefallen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Heizung auf 2,5. Redet über Ostern. Tschüss. Und bis bald. Wenn es wieder heißt. Heizung auf 2,5. Redet über Ostern. Bis dahin. Tschüss.